Aus Anlass der Zeit der Generalmobilmachung für Landespflege im Frühling fand am 28. März im Kreis Zhongshan, Bezirk Südpyongan, eine Veranstaltung des Roten Kreuzes der Jugendlichen zur Baumpflanzung im Frühling statt. Daran beteiligten sich Funktionäre des Roten Kreuzes der DVRK, Mitglieder des Roten Kreuzes der Jugendlichen, freiwillige Helfer, Mitarbeiter der betreffenden Bereiche und Mitglieder der Delegationen der Internationalen Föderation des Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften und des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, die in der DVRK tätig sind. Auf der Veranstaltung wurden Reden gehalten und anschließend Bäume angepflanzt und zeigten die Schüler ihre Kunststücke. Die Baumpflanzung des Roten Kreuzes der Jugendlichen im Frühling dauert landesweit bis zum April.